Diese Nacht war purer Wahnsinn, pures Glück und noch viel mehr. Zwischen Himmel und der Hölle flogen wir zwei hin und her. Einmal war es kalte Asche und dann wieder heiße Glut. Spürten dabei immer wieder dieses Auf und Ab im Blut. Wenn die Sterne tanzen, beginnt die Nacht der Zärtlichkeit, in der wir uns ganz nah begegnen, vielleicht für die Ewigkeit. Wenn die Sterne tanzen, verlieren wir total den Halt. Dann wird es Sommer in der Seele, in unseren Herzen nie mehr kalt. Sie ist einfach unerklärlich, die totale Leidenschaft, die für uns Auslöser ist zu dem, was willenloser macht. Diese Hitze, die wir fühlen, dieser Brand auf unserer Haut, lässt in uns Liebe leben und ist nicht nur auf Sand gebaut. Wenn die Sterne tanzen, beginnt die Nacht der Zärtlichkeit, in der wir uns ganz nah begegnen, vielleicht für die Ewigkeit. Wenn die Sterne tanzen, verlieren wir total den Halt. Dann wird es Sommer in der Seele, in unserem Herzen nie mehr kalt. Die Nacht der Zärtlichkeit, in der wir uns ganz nah begegnen, vielleicht für die Ewigkeit. Wenn die Sterne tanzen, verlieren wir total den Halt. Dann wird es Sommer in der Seele, in unserem Herzen nie mehr kalt.